Kapitel 1: Wie mehr Mitbestimmung in die Politik kommt. Lektionen in Bürgernähe. Graue Plattenbauten. Häufig an den Stadträndern im Osten Deutschlands, ganz besonders im Nordosten Berlins. Die DDR-Führung hatte versucht, das chronische Wohnungsproblem mit industrieller Bauweise zu beheben, da war sie wie der Westen. Nur dass der Mangel an Baustoffen bei der Wärmeisolierung, den Balkonen und der Farbe an den Wänden sichtbarer war. Ab 1975, meinem Geburtsjahr, entstanden die neuen Bezirke Marzahn mit 68.000, Hohenschönhausen mit 34.000 und Hellersdorf mit 40.000 Neubauwohnungen. Bis 1988 wurden insgesamt 330.000 dieser Wohnungen in ganz Ost-Berlin neu gebaut. In ihnen konnten fast 900.000 Menschen wohnen, also 2/3 der Ost-Berliner. Viele der neu zugezogenen aus der gesamten Ostdeutschen Republik, von Dresden bis Rostock, fanden in den neuen Großsiedlungen am östlichen und nordöstlichen Stadtrand eine neue Bleibe. Eine meiner ersten Erfahrungen, wie Politik nah an den Menschen geht, machte ich 1995 hier in Berlin-Hellersdorf. Die erste Euphorie der Wiedervereinigung war längst einer großen Ernüchterung gewichen. Jeder 5. erwerbsfähige Einwohner war arbeitslos. Die Zahl der Geburten im heutigen Großbezirk Marzahn-Hellersdorf halbierte sich in den Jahren 1990 bis 1993 von 4.000 auf 1.900, ein Jahr später sank sie auf 1.800. Fast 15 Jahre lang blieb die Geburtenrate auf diesem niedrigen Niveau und hat bis heute nicht wieder die Zahlen von 1990 erreicht. Viele Jugendclubs mussten schließen. Rund 70 Schulen und Kitas wurden abgerissen. Die damals noch getrennten Nachbarbezirke verloren erheblich an Einwohnern. In den ersten Nachwendejahren waren es 5.000 bis 10.000 pro Jahr, zumeist die Jüngeren gingen. Es herrschte 1995 Wahlkampf für das Berliner Abgeordnetenhaus. Bei der Bundestagswahl ein Jahr zuvor hatte Gregor Gysi im Bundestagswahlkreis Marzahn-Hellersdorf 48,9% der Stimmen geholt, die CDU magere 17,2%. Ich war 19 Jahre alt. 1993 war ich in die CDU eingetreten und hatte die Junge Union im Pfarrsaal meiner katholischen Kirche St. Martin gegründet. Die CDU vor Ort war zerstritten. Die Blockflöten, wie man die bereits vor 1990 in der damaligen DDR-Blockpartei CDU aktiven Mitstreiter nannte, gönnten sich gegenseitig wenig. Aber ein glücklicher Umstand wollte es, dass Elmar Piroth, zu dieser Zeit Berliner Wirtschafts- und später Finanzsenator, in einem roten Wahlkreis im Osten antreten wollte. Einerseits, um den Dialog auf schwierigem Terrain zu suchen, andererseits aber auch, um nicht einem Abgeordneten im Westen einen sicheren Wahlkreis wegzunehmen. So kam er nach Hellersdorf und kandidierte in dem für die CDU aussichtslosen Wahlkreis von Petra Pau bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus als Direktkandidat gegen sie. Die Blockflöten hatten mit seiner Kandidatur kein Problem. Alle Abgeordnetenhauswahlkreise waren fest in der Hand der Linken. An Direktmandaten war für die Christdemokraten vor Ort nichts zu holen. Nur die Bezirksliste der CDU war für sie von Interesse, aber darauf zu kandidieren, hatte Elmar Piroth keinen Anspruch erhoben. In dem von ihm gewählten Wahlkreis gab es nicht wirklich etwas zu gewinnen. Piroth nahm uns Jüngere schnell in sein Wahlkampfteam auf und zeigte uns, wie Dialog mit politisch Andersdenkenden geht. Ein Glücksfall für uns Jungen in der CDU und für die Zukunft unserer Partei vor Ort, wie sich später zeigen sollte. Die PDS war in Ost-Berlin stärkste politische Kraft. Die Wochenzeitung Die Zeit schrieb in einer Wahlvorschau über die damaligen PDS-Wähler: Nach den Wahlanalysen der Bundestagswahl 1994 sind die PDS-Wähler überdurchschnittlich gebildet, beurteilen die alte DDR eher wohlwollend, befürworten sozialistische Ziele, fühlen sich im vereinten Deutschland benachteiligt und stehen Staat, Wirtschaft und Gesellschaft eher kritisch gegenüber. Und davon gibt es viele im Osten Berlins, knapp 30% aller Wähler bei den letzten Wahlen. Die Parallelen zu manchen heutigen Zahlen und der auch heute vorhandenen kritischen Einschätzung des Staates und der Führung im Land sind durchaus erkennbar. Nur die parteipolitische Farbgebung ist eine deutlich andere. Liegen die ersten Ursachen für manche der heutigen Enttäuschungen nicht auch in dieser Zeit? Elmar Pieroth verstand die Sorgen der Menschen gut und vor allem hörte er zu. Unsere materiellen und personellen Ressourcen waren begrenzt. Wir waren 4 junge Menschen, auf damaliger Minijob-Basis beschäftigt, zusammen mit einem lokalen Organisator in Pieroths Team. Wir organisierten in den Innenhöfen der Plattenbaugebiete Anwohnerdialoge und mussten dafür keine Räume mieten. Pieroth etablierte zudem die sogenannten Wohnzimmergespräche. Ein Gast aus dem Westen, oft mit ähnlichem beruflichem Hintergrund wie seine Gastgeber, besuchte jeweils das Wohnzimmer einer örtlichen Familie, die wiederum 2 bis 4 weitere Gäste in ihre gute Stube eingeladen hatte. So sprach der Zahnarzt aus dem Westen mit 4 Zahnärzten aus Hellersdorf oder der Inhaber eines Elektronikbetriebs aus Zehlendorf mit 4 Handwerksmeistern aus Marzahn. Die Gemeinsamkeiten der Sorgen und Probleme und wie man diese selbstständig lösen kann, standen dabei mehr im Mittelpunkt als der politische Diskurs. Genau das war seine Idee, die Menschen zusammenzubringen. Pieroths Ehefrau organisierte diese Gespräche mit viel Akribie und Leidenschaft, von denen es über die Jahre fast 1000 gegeben hat. Mit einer Flasche Wein aus Rheinland-Pfalz ausgestattet, war die Runde perfekt und mit scheinbar einfachen Mitteln organisiert. Bei den Anwohnerdialogen ging es fast immer um die anstehenden Sanierungen der Wohnungen, die Angst vor steigenden Mieten oder auch um scheinbar banale Fragen wie die Notwendigkeit, selbst angeschaffte Duschen oder Badewannen durch einheitliche Modelle der Wohnungsbaugesellschaft zu ersetzen. Oder ob beim Aufstellen der Baugerüste, die von der Hausgemeinschaft mit viel Liebe gepflanzten und aufgezogenen Rosen beschädigt werden könnten. Aber auch die wachsende Anzahl geschlossener Jugendclubs und die dadurch steigende Präsenz von jungen Menschen auf der Straße bereiteten vielen Bürgern Sorgen. Immer mehr junge Familien, die es sich leisten konnten, zogen in ein Einfamilienhaus am Stadtrand oder ins nahegelegene Brandenburger Umland. Wohnungen waren keine Mangelware mehr, der Leerstand wurde sichtbar. In diese leerstehenden Wohnungen zogen oft frisch nach Deutschland gekommene Deutsche aus den Staaten der früheren Sowjetunion, oft auch Russlanddeutsche oder Spätaussiedler genannt. Sie hatten zwar einen deutschen Pass, waren aber häufig Fremde im für sie neuen Heimatland und konkurrierten nun um die gleichen Arbeitsplätze, um die sich bereits die vielen heimischen Arbeitslosen bemühten. Die Menschen im Bezirk wünschten sich Mitsprache bei den Entscheidungen, die aus ihrer Sicht oft über ihre Köpfe hinweg erfolgten und ausschließlich vorgefertigten Mustern des Westens folgten. Eine Situation, wie man sie in jenen Jahren in vielen ostdeutschen Städten und Gemeinden wiederfand. Parteiferne ist nicht Demokratieverdrossenheit. Professor Helmut Wiesenthal vom Institut für Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin beschrieb kurz vor der Jahrtausendwende die Transformation der DDR in seinem Gutachten für die Forschungsgruppe Europa, vor allem mit 2 Merkmalen, die die anderen Ostblockstaaten so nicht zu verzeichnen hatten. Er bescheinigte eine ungewöhnlich umfangreiche und detaillierte Planung und Festlegung zum Start der Transformation, die nur wenig Raum für spätere Korrekturen ließ und das sehr hohe Tempo des sozialen und institutionellen Wandels. Diese Entwicklung wurde dadurch verstärkt, dass von der Bürgerrechtsbewegung und der frisch entstandenen Opposition in der DDR nach der ersten freien Wahl am 18. März 1990 nicht mehr viel übrig geblieben war. Die Bürgerrechtsbewegung konnte sich in der DDR nur dadurch behaupten, dass sie sich stets auf die DDR-Verfassung berief. ein Bezug auf die vom sowjetischen Staatsführer und damaligen Hoffnungsträger Michail Gorbatschow ausgerufene Perestroika und Glasnost, machte es der DDR-Führung schwer, die neue Bewegung einfach als Klassenfeinde abzutun. Ich selbst lernte diese subtile Form der Opposition auch als Jugendlicher kennen. Gegen meinen Papst-Sticker neben dem Gorbatschow-Sticker an der Jacke konnte auf dem Schulhof kein Lehrer etwas sagen. Eine dezidiert antisozialistische Opposition hätte nicht die Möglichkeit gehabt, auf die Umweltschäden durch den Raubbau an der Natur hinzuweisen, die demokratische Legitimation vieler Entscheidungen zu hinterfragen und die pazifistische Friedensbewegung zu unterstützen. Aber genau darin lagen dann wohl auch die Ursachen, dass die im Bündnis 90 zusammengeschlossene Bürgerrechtsbewegung mit nur 2,9% der Stimmen aus den ersten freien Volkskammerwahlen im März 1990 hervorging. Der Ruf nach einer schnellen Wiedervereinigung war auf beiden Seiten so stark, dass es der jungen DDR-Opposition, die die DDR nicht als Staat abschaffen, sondern lediglich den Sozialismus im Land besser machen wollte, nicht gelang, mit ihren Themen die Mehrheiten zu erringen. Im Westen wie im Osten herrschte die Sorge vor massenhafter Flucht vieler DDR-Bürger in den Westen. So konnten die westdeutschen Parteien ihren Aktionsradius schneller ausdehnen, als sie es für möglich hielten. Die Bilder des sichtlich überraschten CDU-Mannes Lothar de Maizière, der seinen Wahlerfolg am Abend des 18. März 1990 kaum glauben wollte, bei dem die von ihm angeführte Allianz für Deutschland aus CDU, DVU und demokratischem Aufbruch zusammen 48% errungen hatte, gingen um die Welt. In vielen Untersuchungen wurde den neuen Institutionen und Interessenvertretungen in den frühen 1990er Jahren, und dabei sind nicht nur die Parteien gemeint, sondern auch die Gewerkschaften und Verbände, ein strukturelles Ungleichgewicht zugunsten westdeutschen Personals und westdeutscher Politikpräferenzen bescheinigt. Das demokratische System Westdeutschlands sieht die Willensbildung durch die Parteien vor. Viele Menschen aus dem Osten, so auch meine Erfahrung in Ost-Berlin, wollten jedoch nicht Mitglied einer Partei werden, um mitgestalten zu können. Diese Zugangsbarriere ist vielen Ostdeutschen bis heute zu hoch. Einige erzählten mir, dass sie schon zu DDR-Zeiten keiner Partei angehörten und, basierend auf ihren Erfahrungen, dies auch weiterhin nicht wollten. Andere waren Parteimitglieder und mussten fortan ihre frühere Mitgliedschaft gegenüber meist Westdeutschen rechtfertigen, die sie wegen ihrer möglichen Verwicklung mit dem DDR-Staatsapparat genau auf diese Mitgliedschaft kritisch befragten. Diese ausgeprägte Scheu vor einer Parteimitgliedschaft führt bis heute dazu, dass beispielsweise die Unionskollegen aus Nordrhein-Westfalen mit 20% Bevölkerungsanteil gut 300 Delegierte des CDU-Bundesparteitags mit insgesamt 1001 Delegierten stellen, aber aus den gesamten ostdeutschen Ländern inklusive Ost-Berlin mit einem ähnlichen Bevölkerungsanteil nur rund 100 Delegierte stimmberechtigt sind. Dies festzustellen ist kein Vorwurf, sondern eine nüchterne Bestandsaufnahme auch der Gefühlswelt vieler Ostdeutscher. Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit. Dieses Zitat von Kurt Schumacher wurde auch in der CDU, allen voran vom damaligen Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder, gern genutzt, um in aktuelle Problemlagen einzuführen. Dies gilt auch besonders hier mit dem Blick auf die Demokratieerfahrung in den sogenannten neuen Bundesländern. Die Demokratiebewegung in Ostdeutschland hatte ihre Anfänge mit der Umweltbibliothek in der Gethsemane-Kirche. Wir täten besser daran, diese Demokratiebewegung auch entsprechend zu würdigen. In Ostdeutschland haben die Menschen die eigene Diktatur gestürzt und das auf für Revolutionen gänzlich untypische Art – ohne jedes Blutvergießen als friedliche Revolution. Natürlich, es waren nicht alle Ostdeutschen dabei, aber die Beteiligung in Leipzig, Dresden und Berlin war groß genug, dass das System ins Wanken geriet und schließlich zusammenbrach. Sicher, man darf nicht vergessen, dass zuvor Gorbatschow seinen Segen für den Aufbruch in der DDR gegeben hatte und anschließend auch den Fall des Eisernen Vorhangs und die deutsche Einheit mit seinen Entscheidungen ermöglichte. Ohne ihn und im Übrigen auch nicht ohne die polnische Solidarność wäre die friedliche Revolution in dem bis dato sowjetischen Einflussgebiet nicht möglich gewesen. In der Zeit zwischen dem Mauerfall am 9. November 1989 und der deutschen Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 erlebten die Ostdeutschen eine echte Demokratie von unten, mit ersten freien Wahlen im gesamten Land und basisdemokratischen Wahlen in den Betrieben und Institutionen überall im Land. Im gleichen Maße, wie die SED ihren Führungsanspruch selbst zurücknahm, kam es zum Aufblühen zivilgesellschaftlichen Engagements. Viele neu gebildete und anders zusammengesetzte Organisationen und Vereinigungen konnten umgehend an den runden Tischen in der Republik teilnehmen. Die dort getroffenen Entscheidungen wurden wegen des infolge des Systemzusammenbruchs herrschenden Bürokratievakuums häufig unmittelbar ins Alltagshandeln umgesetzt. Als ich 1992 Mitglied der Jungen Union wurde, trafen wir uns regelmäßig im Haus der Jugendorganisationen am Hausvogteiplatz. Dieses Haus war den Jugendorganisationen aller Parteien vom Runden Tisch 1990 übergeben worden. Drucker und Kopierer standen für unsere politische Arbeit auf den Fluren und mal kopierten die Jusos oder die Falken dort ein Flugblatt und mal wir von der JU. Es war eine einzigartige Erfahrung, die bei vielen Menschen als Demokratievorbild haften geblieben ist. Die bis heute andauernde Demokratiebelehrung aus dem Westen hingegen über die in der Demokratie angeblich so unerfahrenen Ostdeutschen ist überflüssig, ungerecht und verletzend. Während die Reparationen für den Zweiten Weltkrieg weitgehend vom Osten bezahlt wurden, tausende Kilometer Schienen, viele Werkshallen und Anlagen in die Sowjetunion gingen, wurde die Demokratie in Westdeutschland mit süßen Marshall-Subventionen eingeführt. Im Zuge seiner Recherchen für das Buch »Bilanz der Einheit« reiste der frühere Stern-Chefredakteur und Publizist Michael Jürgs auch zu uns nach Marzahn. Wir sprachen schon damals über die scheinbare Demokratiemüdigkeit im Osten. In diesem Buch beschrieb er, wie die Wahlbeteiligung in den ostdeutschen Ländern von Enttäuschung zu Enttäuschung immer weiter sank. Bei Landtagswahlen ein Trend, der im Osten begann und dann auch im Westen ankam. Nur bei Bundestagswahlen hatte die stärkste Fraktion immer noch mehr Stimmen als die Zahl der Nichtwähler, bis zur letzten Bundestagswahl 2021. Erstmals war nun auch bei der für die Deutschen bedeutsamsten Wahl die Zahl der Nichtwähler mit 14 Millionen deutlich höher als die der stärksten Fraktion mit 11,5 Millionen Wählern. Aus Politikverdrossenheit wurde Demokratieverdrossenheit. Dieser Trend kam nicht aus heiterem Himmel. Während der Anteil der Nichtwähler bis zur Wiedervereinigung in Westdeutschland stabil bei 15% lag, stieg dieser in den Jahren nach der Einheit zunächst auf 20% und in der Zeit der Kanzlerschaft Angela Merkels auf 30%, im Osten noch stärker als im Westen. Die den Ostdeutschen oft unterstellte Demokratieablehnung verkennt ihre gesunde Skepsis gegenüber der Obrigkeit und gegenüber jenen, die Entscheidungen über sie hinwegtreffen. Mit der Obrigkeit ist auch immer die politische Führung in Berlin, also die Bundesregierung, gemeint. Viele Menschen fühlen sich in diesem Punkt an die Erfahrungen in der DDR erinnert. Die Entrücktheit der politischen Entscheidungsträger spiegelte sich auch in der Strategie der sogenannten asymmetrischen Wählerdemobilisierung der vergangenen Jahre wider. Angela Merkel hat dies in den Bundestagswahlen 2009, 2013 und letztendlich auch 2017 zur Perfektion getrieben, wie es die Journalistin Anne Hänig treffend in ihrem ausführlichen Beitrag in der Zeit im November 2020 beschrieb. Das bewusste Ziel der Kampagnenmacher, den kritischen Teil der Bevölkerung gar nicht mehr zur Wahl zu motivieren, hat dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt. So sollten durch das Vermeiden von politisch strittigen Debatten oder die Übernahme von Positionen des Mitbewerbers gezielt die Mobilisierungschancen des politischen Gegners verringert werden. So sagt man nichts anderes als »Bleib zu Hause, wenn du uns nicht wählst«. Das mag kurzfristig Erfolge bringen. Langfristig ist es Gift für eine Demokratie und das Gemeinwesen. Durch die asymmetrische Wählerdemobilisierung laufen die Volksparteien Gefahr, ihre strukturelle Mehrheitsfähigkeit und damit ihre Zukunftsfähigkeit zu verlieren. Dieser Erosionsprozess, wie er von dem Wahlforscher Matthias Jung bezeichnet wird, kann nur durch Phasen nachholender Modernisierung kompensiert werden. In meiner Zeit als CDU-Generalsekretär hatte ich es als meine Aufgabe angesehen, diese nachholende Modernisierung der Partei zu beginnen, mit Regionalkonferenzen in ganz Deutschland, einer Mitgliederbefragung zum Grundsatzprogramm, neuen Formaten des inhaltlichen Austauschs zwischen dem Konrad-Adenauer-Haus und der Parteibasis und nicht zuletzt mit dem Aufsetzen der umfassenden Digitalisierung der Partei sind wir zwischen 2022 und 2023 erste Schritte auf diesem Weg gegangen. Neue Formate der Beteiligung. Heutzutage steigen die Wahlbeteiligungen, insbesondere bei den Kommunal- und Landtagswahlen, wieder an, da sich für viele Menschen aktuell offenbar ein Ventil gegen die vermeintlich alternativlose Politik gefunden hat. Die Wähler der AfD und des Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW, jetzt wieder für die demokratische Mitte zu gewinnen, ist keine leichte Aufgabe, aber sie ist jede Mühe wert. Was es dafür besonders in Ostdeutschland braucht, sind bürgernahe Bundespolitiker, die sich unmittelbar in den ostdeutschen Maschinenraum begeben. Personen wie einst Elmar Piroth. Oder reicht etwa ein Studium in Ostdeutschland aus, um zu wissen, wie Ostdeutschland tickt? Kann ein Westdeutscher wissen, wie Ostdeutschland funktioniert, bloß weil er einmal in Ostdeutschland gewesen ist? Nein, Politik muss hier sehr viel mehr erklären, sich kümmern. Im Grunde sollten westdeutsche Bundespolitiker vor Ort in Ostdeutschland Erfahrungspraktika absolvieren. Die bundesdeutschen Spitzenpolitiker müssten regelmäßig bei den Menschen sein, in Stadthallen, auf Marktplätzen und in Bürgerforen. Sie müssen den Bürgern zuhören, in ungeschminkten Dialogen Rede und Antwort stehen und sich um die dort angesprochenen Probleme kümmern. Bislang allerdings findet kein wirklicher Dialog statt. Diejenigen, die ihre Anliegen vorbringen, sitzen häufig nicht in den Entscheidungspositionen. Daher muss ein unmittelbares Feedback an die Bevölkerung erfolgen, was aus den Vorschlägen und Anregungen in praktische Politik umgewandelt wurde. Zudem benötigen wir neue Formate der Beteiligung. Lokale Akteursrunden sollten frühzeitig die betroffenen Anwohner bei geplanten Veränderungen einbeziehen und die Ergebnisse der Beratungen transparent veröffentlichen. Es wäre auch sinnvoll, beispielsweise Patientenvertreter in den Gremien der Selbstverwaltung der Krankenkassen und der Ärzteschaft einzubeziehen, insbesondere bei der Neuordnung der ambulanten medizinischen Versorgung. Ich habe mich, zuerst als gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus und später dann als Berliner Gesundheitssenator, immer wieder mit solchen Modellen beschäftigt und manche davon im Wahlkreis oder in Berlin zur Anwendung gebracht. Die Implementierung von Besuchskommissionen, wie wir sie auch für die Qualitätskontrolle von psychiatrischen Kliniken eingeführt haben, hat viele Schranken beiseite geräumt und den Austausch zwischen medizinischen Experten und Patienten und angehörigen Interessen deutlich verbessert. Als junger Abgeordneter des Berliner Abgeordnetenhauses reiste ich zu Beginn der 2000er Jahre mit den Mitgliedern des Gesundheits- und Sozialausschusses nach Schweden, um vom dortigen Gesundheits- und Sozialsystem zu lernen. Wir erfuhren von der schwedischen Basissozialleistung für diejenigen, die ohne staatliche Unterstützung ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können. Zusätzliche Leistungen, wie beispielsweise die Ausstattung mit Möbelgeld, Mittel für den Nachhilfeunterricht oder Einmalzahlungen für die Wohnungssanierung, wurden seinerzeit von gelosten Bürgerräten vergeben. Damit konnte vor Ort entschieden werden, ob beispielsweise ein junger, arbeitsfähiger Sozialhilfeempfänger wirklich die Mittel für die Wohnungsausstattung benötigte oder ob die Kommission ihn nicht mit konkreten Fördermaßnahmen befähigte, endlich eine Arbeit aufzunehmen. Oder ob eine Seniorin, die lange gearbeitet hatte, nun aber aus Scham nicht ihr kleines Erspartes offenlegen wollte, trotzdem Wintergeld für Kleidung erhalten sollte und von einem Mitglied des Beirats oder der Nachbarschaft für eine solche Zahlung entsprechend empfohlen wurde. Die Bürgerräte wurden ähnlich wie unsere Chefin an den zivilen Gerichten per Los ausgewählt und auf Zeit berufen. Verkrustete Allianzen wurden damit weitgehend vermieden. Wie oft höre ich heute von den ungerechten Verteilungen staatlicher Sozialleistungen? Solche Gremien in all unseren Kommunen würden den Antragsteller verpflichten, seinen Hilfebedarf vorzutragen und gleichzeitig die Möglichkeit bieten, dass vor Ort auch jene Person Hilfe erhält, die keinen Antrag gestellt hat, aber durch die lokalen Kenntnisse des Beirats eine Unterstützung erhält. Sei vor Ort. Zudem müssen wir wegkommen von den ritualisierten Diskussionsformaten. Ein Beispiel. Eine meiner ersten Aufgaben als frisch gewählter Generalsekretär der CDU Deutschlands war es, den Wahlkampf im Saarland zu begleiten. Die Ausgangsbedingungen im kleinsten Bundesland waren nach unserem Einstieg im Adenauerhaus nicht gut. Die Meinungsumfragen sahen den Juniorpartner SPD vor der CDU von Ministerpräsident Tobias Hans. Viele Menschen hatten schon von der Briefwahl Gebrauch gemacht, bevor Friedrich Merz und ich ins Amt kamen. Der Strukturwandel im Saarland beschäftigte dort viele Industriearbeiter. Mein Vorschlag war es, eine Betriebsrätekonferenz an einem Samstagnachmittag zu organisieren, bei der Friedrich Merz mit der dortigen Politik-Ikone Oskar Lafontaine über die Herausforderungen des Strukturwandels diskutieren sollte und die Betriebsräte mit Vorschlägen zu Wort kommen sollten. Im Saarland ist der Organisationsgrad in Vereinen und Gremien höher als in allen anderen Bundesländern in Deutschland. Auch die Gewerkschaften haben noch überproportional viele Mitglieder. Daher war mein Vorschlag, diese Veranstaltung in einer Betriebshalle durchzuführen. Das Werk des Automobilherstellers Ford in Saarlouis war aufgrund des weltweiten Wettbewerbs von der Schließung bedroht. Ich wollte dorthin gehen, wo es wehtat und die Menschen Existenzsorgen hatten. Die örtliche CDU war skeptisch. Stattdessen entschied sie sich für die Organisation eines Zukunftsdialogs mit dem Titel »Der Mensch im Mittelpunkt, so geht Zukunft«. Wie einfallsreich. Friedrich Merz und Tobias Hans wurden als Redner angekündigt. Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit mit der Mittelstandsunion und der CDA organisiert. Sicherlich alles gut gemeint. Als wir jedoch am Freitagabend in die nur zu zwei Dritteln gefüllte Halle kamen, wurden wir mit Standing Ovations der dortigen Gäste begrüßt, zusammengetrommelten Parteimitgliedern. Doch die Idee, mit denen zu sprechen, die wir eigentlich erreichen und ansprechen wollten, war gescheitert. Nach einer viel zu langen Rede von Tobias Hans folgte eine weitere Ansprache von Friedrich Merz. Einige wenige handsame Fragen durften danach noch gestellt werden. Noch vor Ort war uns klar, dass wir die Sorgen der Menschen, die sich durch den Strukturwandel in existenzieller Not befanden, auf diese Weise nicht lösen würden. In Sachsen hingegen konnte ich einen wesentlich pragmatischeren Politikansatz beobachten. Trotz vieler Risiken mischte sich Michael Kretschmer im Mai 2020 unter die Demonstranten gegen die Corona-Schutzmaßnahmen im Großen Garten in Dresden und suchte ungeachtet erheblicher Beleidigungen das Gespräch mit ihnen. Weg von den gewohnten Formaten hin zu den Menschen. Genau dort muss man meiner Meinung nach hingehen, um die politischen Entscheidungen zu erläutern. Dabei geht es nicht darum, nach der Begegnung zu einer gemeinsamen Ansicht zu gelangen, sondern darum, den Gesprächsfaden zu halten. Im Berliner Wahlkampf 1995 prägte mich eine solche bürgernahe Vor-Ort-Erfahrung mit Elmar Piroth. Die Menschen aus dem Wahlkreis von Petra Pau waren kurz vor den Wahlen noch einmal in das Kulturforum geladen worden. Zwei Sofas, eines rot und das andere schwarz, hatten wir Mitarbeiter von Piroth aus einem nahegelegenen Café geholt. Piroth hatte zusammen mit Petra Pau eingeladen. Es sollte das letzte Streitgespräch vor dem Wahlsonntag sein. Als Elmar Piroth in den Saal kam, begegnete ihm eisiges Schweigen in den ersten Sitzreihen. Er wollte einigen die Hand geben, was diese nur teilweise und mit spürbarer Zurückhaltung erwiderten. Er, der Klassenfeind, war in die Hochburg der PDS gekommen. Am Ende des Gesprächs bat ein westdeutscher Wahlkampfmanager Pieroth und Pau, doch rote und schwarze Boxhandschuhe für ein Foto anzuziehen. Pieroth lehnte ab und setzte sich stattdessen zu Petra Pau auf deren rotes Sofa. Sie war damit einverstanden, und so entstand das besagte Bild, das ihn mit der roten Petra auf dem roten Sofa zeigte. Wir gewannen bei der Wahl 15 Prozentpunkte hinzu. Petra Pau zog jedoch erwartungsgemäß erneut direkt gewählt und mit klarem Vorsprung ins Berliner Landesparlament ein. Doch was an diesem Abend begann, war die Basis für unsere weitere kommunale Arbeit und letztendlich auch für den 26 Jahre später gewonnenen Bundestagswahlkreis. Zunächst wurden die Wohnzimmergespräche fortgesetzt und etwas später entstand eine parteiübergreifende Stiftung zur Finanzierung der Jugendarbeit. Für uns Jüngere war dies Vorbild für unsere weitere Arbeit. Dazu gehört, dass wir bis heute in den Kiezen mit kleineren und größeren Diskussionsformaten vor Ort sind. Sei es mein lokaler Abgeordnetenkollege Alexander Herrmann, der dafür mit einem Trabant mit selbstgebauten Grillanhänger häufig in den Hinterhöfen der Plattenbauten Station macht und die lokale Politik erläutert, oder mein langjähriger politischer Weggefährte und ehemaliger Kollege im Berliner Abgeordnetenhaus Christian Gräff, der sich um die kleinen und großen Sorgen der Ostberliner Kleineigentümer kümmert. Während der Corona-Pandemie richteten alle unsere lokalen Abgeordneten Stützpunkte zum Drucken, Scannen und Kopieren von Schulmaterialien ein, um die Eltern beim Homeschooling zu unterstützen. Besonders für die große Gemeinschaft der Deutschen aus Russland, von denen 35.000 Menschen in unserem Großbezirk leben, waren die bilingualen Unterstützerteams gerade in der Pandemie von erheblicher Bedeutung. Viele Deutsche aus Russland sind auch heute noch ehrenamtlich in unseren Bürgerbüros aktiv, um Hilfe anzubieten. In unseren Bürgerbüros werden Bürgeranliegen in regelmäßigen Sprechstunden aufgenommen, diese anschließend mit den zuständigen Ämtern erörtert und die Bürger regelmäßig über die Sachstände informiert. In monatlichen Newslettern halten alle lokalen Abgeordneten zusammen mit mir die Bürger über Erreichtes und Angestrebtes auf dem Laufenden. Zuhören und sich kümmern sind unsere Markenzeichen geworden und unter dem Label Kiezmacher binden wir Anwohnerinitiativen und Vereine eng in unsere Arbeit ein. Es ist uns wichtig, dass wir kein Wegschieben von Verantwortlichkeiten betreiben. Sowohl ich als Bundestagsabgeordneter als auch die kommunalen Bezirksverordneten, wie sie in Berlin genannt werden, nehmen kommunale und bundespolitische Anliegen gleichermaßen entgegen. Wir regeln untereinander, wer für welche Aufgaben verantwortlich ist, weil wir die Bürger nicht von A nach B laufen lassen wollen. Während meiner Amtszeit als Generalsekretär der CDU Deutschlands konnte ich einige dieser Erfahrungen auf die bundesweite Arbeit der Partei übertragen. Wir haben die Partei wieder für Verbände und Institutionen geöffnet und die Türen weit für Interessierte aufgemacht. Die Mitmachtour gehörte ebenso dazu wie die Betriebsrätekonferenz, zu der wir über 300 Betriebsräte ins Adenauerhaus eingeladen haben. Zudem konnten feste Gesprächskreise etabliert werden, die zuvor eingeschlafen waren. Zu erwähnen sind die Runde mit den Blaulichtorganisationen sowie die neu gegründete Arbeitsgemeinschaft für die Themen der Deutschen aus den ehemaligen Staaten der Sowjetunion und der Gesprächskreis mit den Unternehmern mit Zuwanderungsgeschichte. Gespräche statt Belehrungen. In der Vergangenheit gab es in Ostdeutschland einige Persönlichkeiten, die gezeigt haben, wie man das Gespräch immer und immer wieder sucht. Besonders Regine Hildebrand, Dieter Althaus, Kurt Biedenkopf, Manfred Stolpe oder Jörg Schönbohm sind hier zu nennen. Jeder von ihnen war auf unterschiedliche Weise nah an den Sorgen der Menschen. Regine Hildebrand wurde für ihr soziales Engagement oft die Mutter Courage des Ostens genannt. Jörg Schönbohm betitelten viele als General der Einheit, weil er vor allem zu den ostdeutschen Angehörigen der Bundeswehr und der Polizei immer eine besondere Nähe suchte. Aber auch Wirtschaftskapitäne wie Lothar Späth in Jena oder der Rotkäppchenchef Gunter Heise waren stets nah dran an ihren ostdeutschen Mitarbeitern. Heutzutage sind es zu wenige, die diese Aufgabe übernehmen, wie beispielsweise Michael Kretschmer, Rainer Haseloff und Manuela Schwesig. Allerdings liegt diese Aufgabe nicht nur in der Verantwortung der Politik, sondern auch bei der Wirtschaft, den Intendanten der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, den Medien im Allgemeinen und natürlich bei der Verwaltung. Insbesondere die mediale Berichterstattung muss sich auf die Sorgen der Menschen konzentrieren, anstatt auf Belehrung und gängelnde Erziehungsversuche. Exemplarisch zeigt sich dies, wenn 90% der ARD-Volontäre angeben, Rot-Rot-Grün zu wählen, demgegenüber der Aufstieg der AfD aber ungebremst anhält. Dann stimmt etwas im Land nicht. Die zunehmende Distanz der Menschen zum von ihnen bezahlten öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat auch damit viel zu tun. Ich halte es auch in den stark von Funktionärsvertretern besetzten Rundfunkräten für notwendig, dass Bürger per Losentscheid Teil dieser Gremien werden. Nur so lässt sich wieder ein Zusammenrücken im Land erreichen. In der Demokratiediskussion wird oft ein Wunderpunkt aus dem Prozess der deutschen Einheit benannt, insbesondere von ostdeutschen Vertretern, dass es nie zu einer gemeinsamen Verfassung des geeinten Deutschland gekommen ist. Ich selbst bin nicht sicher, ob dies den eigentlichen Kern der Probleme trifft, aber eines zeigt die Demokratieerfahrung der wenigen Wendemonate. Mit basisdemokratischen Instrumenten wie dem runden Tisch sind gute Erfahrungen gemacht worden. Daher gilt es, die Instrumente der bundesweiten Volksbefragung und des Volksbegehrens zu stärken. Wir müssen die Ohnmacht vor den Entscheidungen von denen da oben überwinden und Mut haben, den Menschen Beteiligung zuzutrauen. Das geht nicht über ohnehin unwirksame Belehrungsversuche. Wir sollten die speziellen Demokratieerfahrungen, die die Ostdeutschen gerade in den aufregenden Wendezeiten machen konnten, in die Weiterentwicklung der Demokratie unseres Landes einfließen lassen. Die über Generationen gelernte gesunde Skepsis vieler Ostdeutscher gegenüber der Obrigkeit sollten wir als Seismograph nutzen. So lässt sich leichter erkennen, wenn die heutige Obrigkeit, viele meinen damit die politische Führung im Land und konkret die handelnde Bundesregierung, sich von den realen Sorgen und Nöten der Menschen entfernt. Wir brauchen wieder Bürgernähe, Politik aus dem Maschinenraum des Lebens, eine Öffnung der demokratischen Parteien auch für Menschen, die sich nicht gleich mit einem Parteibuch binden wollen, und neue, aber gern auch bereits erprobte Formate der Bürgerbeteiligung. Bürger wollen sich beteiligen, aber eben nicht immer in Korsetten von Parteien.